Naja, was er gestern gesagt hat bei dieser Grundsatzrede ist, dass er und seine Regierung daran arbeiten wollen, dass sich Taiwan an die Volksrepublik China anschließt, und zwar nach den Vorgaben der kommunistischen Führung in Peking. Xi hat betont, dass das freiwillig geschehen solle, aber ebenfalls nötig behalte sich die chinesische Staats- und Parteiführung vor, die Insel Taiwan eben auch mit militärischen Mitteln zu erobern. Ist das jetzt ein Kurswechsel? Nein, das ist überhaupt kein Kurswechsel. Ganz im Gegenteil, Xi Jinping selbst, aber auch seine Vorgänger, die haben Ähnliches zum Teil wortwörtlich immer wieder gesagt in den vergangenen Jahrzehnten. Dieses Thema, diese große Rede ist heute auf allen Zeitungen und Online-Portalen ganz groß dabei, ganz groß drauf. Aber so richtig gewundert hat sich eigentlich hier in China niemand über diese Rede. Ich würde andersrum eher sagen, hätte Xi Jinping eine Grundsatzrede gehalten, bei der er auf diese militärische Option verzichtet hätte, wo er gesagt hätte, wir machen das nur friedlich, dann wären das wirklich bemerkenswerte Neuigkeiten. Was finde ich noch ganz wichtig anzumerken, ist, dass Xi gestern keinerlei Zeitplan oder irgendeine Frist für eine mögliche Vereinigung angesagt hat. Das Ganze bleibt also eher ein vages Ziel, insofern nichts Neues. Gut, also weniger Dramatik als möglicherweise gestern gleich nach dieser Meldung angenommen. Wenn wir jetzt von außen mal drauf gucken, dann sehen wir, China ist eine Diktatur, Taiwan dagegen eine Demokratie. Wieso sollte Taiwan freiwillig seine Freiheiten aufgeben? Wie lauten da die Argumente von Xi Jinping? Also Chinas Führung argumentiert seit jeher, Taiwan sei ein Teil der Volksrepublik China, eine Art abtrünnige Provinz. Das ist auch so, wenn man hier sich Landkarten anguckt, dann ist Taiwan immer integraler Bestandteil der Volksrepublik China. Und deswegen sagte Xi gestern auch nochmal, werde es irgendwann natürlich zu dieser Vereinigung kommen. Er hat gesagt, wir sind eine Familie und es sei eben eine historische Aufgabe, diese beiden Teile zusammenzuführen. Nun ist eben die Realität ganz anders. Die Realität ist so, dass Taiwan de facto ein eigener Staat ist mit 24 Millionen Einwohnern, mit einer echten Demokratie, mit einer sehr lebhaften und liberalen Zivilgesellschaft. Es gibt Pressefreiheit, es gibt Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Und jetzt hat Xi Jinping in seiner Rede gestern den Menschen in Taiwan gesagt, okay, ihr könnt bei einer Wiedervereinigung eure Freiheitsrechte behalten, so nach dem Motto ein Land, zwei Systeme. In Hongkong wurde das ja so bei der Übergabe der Kolonie Hongkong vor 21 Jahren an die Chinesen so gemacht. Das Problem ist nur, dass dieses ein Land, zwei Systeme in Hongkong überhaupt nicht funktioniert. Dort grätscht China immer stärker rein und beschneidet auch Freiheitsrechte der Menschen dort. Deswegen ist das eigentlich ein sehr schlechtes Beispiel aus Sicht der Menschen in Taiwan, weil die sagen, wenn wir uns darauf einlassen, dann geht es definitiv den Bach runter. Wie kommt das alles? Wie kommt diese Debatte? Wie kam auch gestern diese Rede in Taiwan an? Na, die Regierung hat die Rede gestern sehr scharf zurückgewiesen. Die Präsidentin Tsai Ing-wen, die hat das als Provokation bezeichnet. Ganz ehrlich, das Außenministerium in Taipeh, die Menschen in Taiwan würden auf ihre Freiheitsrechte und auf ihre Demokratie keinesfalls verzichten, hieß es da. Und man betrachtet das wirklich dort als Provokation und mit großem Argwohn. In der Bevölkerung ist es wirklich so, dass es nur ganz wenige Menschen gibt, die sich überhaupt als Chinesen bezeichnen würden. Wenn man die fragt, was seid ihr denn so für Landsleute, dann sagen die ganz normal, wir sind Taiwaner. Also egal, ob man in Taiwan Anhänger der regierenden Fortschrittspartei ist, die ist sehr China-kritisch, oder ob man Anhänger der Kuomintang ist, die wollen zumindest eine wirtschaftliche Nähe zu China. Egal also, aus welchem politischen Spektrum man in Taiwan kommt, kaum jemand will sich ernsthaft auf eine Vereinigung nach den Vorgaben Pekings einlassen. Jetzt mal abgesehen von dieser Rede gestern, wie steht es gerade um die Beziehung zwischen beiden Ländern, zwischen China und Taiwan? Man muss da unterscheiden. Politisch herrscht absolute Eiszeit, seit Präsidentin Tsai Ing-wen eben von der China-kritischen Partei an der Macht ist. Vor 2,5 Jahren war das auf Seiten Pekings ebenfalls große Härte. Die Staats- und Parteiführung hat in den vergangenen Jahren Taiwan immer wieder frühere Verbündete abgejagt. Also einige Staaten, die bisher Taiwan als Staat anerkannt haben, die haben jetzt dann diplomatische Beziehungen mit Peking aufgenommen. Es sind also nur noch knapp unter 20 Staaten auf der Welt, die überhaupt diplomatische Beziehungen haben zu Taiwan. Deutschland gehört nicht dazu. Nur noch der Vatikan in Europa hat diese diplomatischen Beziehungen. Und das wird in Taipeh, in Taiwan, als große Provokation aufgenommen, dass die Chinesen also immer mehr taiwanische Verbündete selbst sich jetzt vereinnahmen. Wirtschaftlich aber, und das ist bemerkenswert, sind die Beziehungen sehr eng zwischen Taiwan und der Volksrepublik China. Es gibt hunderttausende Menschen aus Taiwan, die in Festlandchina arbeiten, weil sie dort deutlich mehr Geld verdienen als in der Heimat. Es gibt Direktflüge, es gibt direkte Fährverbindungen. Also das ist das Verrückte. Beide Seiten sind sich wirtschaftlich sehr nah und es läuft auch meistens rund in diesem Bereich. Politisch und gesellschaftlich aber sieht das ganz anders aus.